Verantwortlich für die nachfolgende Sendung ist Peter Maywald. Maywalds Corner mit Peter Maywald am Mikrofon. Ein herzliches Willkommen zu Maywalds Corner, dem etwas anderen Musikmagazin. Peter Maywald wünscht viel Spaß beim Zuhören. Die Musik hat heute kein geringerer als Christian Gerhardtz zusammengestellt. Christian Gerhardtz, wer ist das? Christian Gerhardtz ist der Chef, der Leiter des deutschen Genesis-Fanclubs IT. Also es ist ein offizieller Fanclub hier in Deutschland mit dem Namen IT, der sich um alle möglichen Belange der Gruppe Genesis und ihren Solokünstlern kümmert. Und auf seiner Wunschliste stand als erstes Eskimo Joe mit dem Song Comfort You, eine australische Band, auf die er eher zufällig vor einigen Jahren aufmerksam wurde. Comfort You von ihrem Album Back Fingernails Red Wine ist irgendwie so etwas wie die Blaupause eines perfekten Konzertopeners im Stadion. Wir kommen zu Chandelier Started. Die Band machte sich in den 90ern in der Neoprog-Szene einen Namen und dann verschwand sie in der Versenkung. 2019 gab es dann die Möglichkeit, beim Night of the Prog die Band für eine einmalige Reunion, für ein einmaliges Reunion-Konzert wieder auf die Bühne zu holen. Das hat die Jungs so angefixt, dass sie mehr Shows machen wollen. Auch an neuen Songs arbeiten sie und Started ist ein Song ihres stärksten Albums Facing Gravity. Viel Spaß weiterhin beim Zuhören wünscht Peter Maywald. Chandley vom Facing Gravity Album aus dem Jahre 1992, am 1. September 1992 erschienen, mit dem Song Started. Das alles bei Maywald's Corner, dem Musikmagazin mit Peter Maywald am Mikrofon, und die Musik hat Christian Gerhards, der Leiter des deutschen Genesis Fanclubs IT, zusammengestellt. RNDM, Comfortable, ist der nächste Song. RNDM ist ein Bandprojekt von Joseph Arthur. Joseph wurde in den 90ern von Peter Gabriel entdeckt und unter Vertrag genommen. Comfortable stammt vom zweiten Album Ghost Riding. Comfortable vom Album Ghost Riding von RNDM, erschienen am 4. März 2016. Bryan Adams, We're Gonna Win. Christian Gerhards schreibt dazu: Ich mag Bryan. Er hatte einige große Songs und tolle Melodien. We're Gonna Win ist aber seine Version eines Fußballhits. Das fetzt. We're gonna win. Don't wanna be a loser, gonna win. Cause winning really is the only thing. Get out of the way, we're coming in. If you wanna fight, you step inside the ring. Does anybody wanna take a swing? It's gotta be all or nothing. Oh, we're gonna be the champions. Yeah, we're going all the way, we're gonna win. Win. We're gonna win. Forget about a draw, we're gonna score. sure. And then we're gonna get a few more. Maybe another one just to be sure. We'll make you look just like an amateur. Until the final whistle lifts the wall. And then we're gonna pick you off the floor. We wanna hear the crowd really roar. Yeah, we're coming in, we're gonna win, win, yeah. We're gonna win, we wanna win. Cause number one is everything. We're gonna win, we wanna win. We're gonna be the champions. We're gonna win, win. Gonna win, don't wanna be a loser, gonna win. Cause winning really is the only thing. Get out of the way, we're coming in. If you wanna fight, just step inside the ring. Does anybody wanna take a swing? It's gotta be all or nothing. Oh, we're gonna be the champions. Yeah, we're going all the way, we're gonna win, win. Oh, we're gonna win, we won. Till I Die. Das Album ist auch schon wieder 25 Jahre alt. We're Gonna Win mit Bryan Adams bei Maiwals Corner mit der Musikzusammenstellung des Leiters des deutschen Genesis-Fanclubs IT, Christian Gerhards. Youth Lagoon, Dropla, hat er sich als nächstes ausgewählt und er schreibt dazu, ich glaube von diesem Projekt von Trevor Powers habe ich in der Zeit oder im Spiegel erfahren, das weiß ich nicht mehr ganz genau. Das Album kaufte ich seinerzeit blind und lange war Dropla das einzige Stück, das ich spannend fand. Auch wenn sich das geändert hat, Dropla bleibt sein bestes Stück. Youth Lagoon, Dropla. Remember aus dem Jahre 2013, Youth Lagoon mit dem Lied Droppler vom Album Wondrous Backhouse. Innuendo von Queen. Christian Gerhardts glaubt, es ist keiner anderen großen Band gelungen, zum Ende der Karriere so einen Klassiker wie Innuendo zu produzieren. Der Song kann größer gar nicht sein und er zeigt, wie sehr jemand wie Freddie Mercury heute fehlt. Your body changes everything. You are anchoring until you fit beneath me, and you're breaking like a wave. Your body changes everything. I can hardly breathe, and now you're right above me, and your shadow suffocates. Can you feel my love? Do you feel the same? Can you feel the same? Like honey, the camera could wave. Give me a whip-on song. Hold me up, I'm falling down. Mike Hatrius alias Perfume Genius mit Your Body Changes Everything vom Album Set My Heart on Fire Immediately. Perfume Genius haben Christian Gerhardt vor allem auf den beiden ersten Alben gefallen und nun scheint er zu alter Form zu finden. Exemplarisch dafür ist das Stück, was wir eben gehört haben. Melancholie trifft Zerrissenheit. Wir kommen zu Cut. Liebe Grüße an Ray Wilson. Seit Jahren bekniet Christian Gerhardt ihn, diese Perle wieder einmal live zu spielen. Vielleicht sein bestes Stück auf dem Album Millionaire Hat No Place for a Loser. Beim Maywald's Corner viel Spaß weiterhin beim Zuhören wünscht Peter Maywald. I won't disagree. No Place for a Loser vom Album Millionaire Hat von Cut und Ray Wilson. Wir kommen zu Malia. Young Bones heißt das Album und No Surprises steht auf der Songliste von Christian Gerhards, dem Leiter des deutschen Genesis-Fanclubs IT. Und dazu der Kommentar: Coverversionen sind dann gut, wenn sie berühren oder verstören. Diese Version berührt. No Surprises mit Malia. Job that slowly kills you, bruises that won't heal. You were so tired and unhappy, bring down the government. Cool. Zazie vom Album Essentiel, erschienen am 7. September 2018 mit dem Song Speed. Und Christian Gerhardt, der die Musik für diese Ausgabe von Maiwals Corner zusammengestellt hat, schreibt dazu, dass er nie von diesem Lied gehört hätte, wenn er nicht seinen Urlaub im Jahre 2018 in Südfrankreich verbracht hätte und dieses Lied im Radio gelaufen wäre. Sehr interessant gemacht. Wir kommen zu Tom Petty, To Find a Friend. Wild Flowers ist eines seiner absoluten All-Time-Favorites. To Find a Friend fängt die Stimmung ganz gut ein. Maiwals Corner mit Peter Maiwald am Mikrofon und mit der Musikzusammenstellung des Leiters vom deutschen Genesis-Fanclub IT, Christian Gerhardt. Tom Petty, To Find a Friend. Take four. One, two, three, four. In the middle of his life, left his wife and ran off to be bad. Boy, it was sad. But he bought a new car, found a new bar, and went under another name, created a whole new. And the days went by like paper in the wind. Everything changed, then changed again. It's hard to find a friend. It's hard to find a friend. Meanwhile then, his wife's boyfriend moved in and took over the house. Everybody was quiet as a mouse. And to change their lives, change their plans, slowly they grew apart. Boy, would have broke your heart. And the days went by to find a friend. It's hard to find a To Find a Friend, Tom Petty vom Album Wildflowers aus dem Jahre 1994. Wir kommen zum nächsten Stück, das sich Christian Gerhardt, der Leiter des deutschen Genesis-Fanclubs IT, für diese Ausgabe von Maiwals Corner ausgesucht hat. The Girl from Ipanema featuring Astrud Gilberto. Stan Getz ist hier ein zeitloser Klassiker, der etwas aus der Zeit gefallen ist oder eben auch nicht. An dem Lied kann man sich nicht satt hören. Recht hat er, der Christian. Ding, Que coisa mais linda, mais cheia de graça. Ela, menina que vem e que passa, num doce balanço, caminho do mar. Moça do corpo dourado, do sol de Ipanema, o seu balançado é mais que um poema. É a coisa mais linda que eu já vi passar. Ah, por que estou tão sozinho? Ah, por que tudo é tão triste? Ah, a beleza que existe, a beleza que não é só minha, que também passa sozinha. Ah, se ela soubesse que quando ela passa, o mundo sorrindo se enche de graça e fica mais lindo por causa do amor. She doesn't see, but she Maywalds Corner mit Peter Maywald am Mikrofon. Ein herzliches Willkommen zu Maywalds Corner, dem etwas anderen Musikmagazin. Peter Maywald wünscht viel Spaß beim Zuhören. Yes, I asked, would she walk with me a while through this night so vast? She took my hand, this lovely creature. Yes, she said, yes, I'll walk with you a while. It was a joyful man. Creature over mountains, over ranges, by great pyramids and sphinxes, we met drifters and strangers. Oh, the sands, my lovely creature, and the maid moaning winds. At night, the deserts ride with diabolical things. Through the night the wind lashed and it whipped me. When I got home my creature was no longer with me. Beneath the slow drifting sands, with her hair full of her ribbons and green gloves on her hands. Und wo wir dann mitten in der zweiten Stunde von Maywalds Corner, dem Musikmagazin, sind. Peter Maywald begrüßt Sie noch einmal ganz herzlich. Die Musik hat Christian Gerhards zusammengestellt, seines Zeichens Vorsitzender des deutschen Genesis-Fanclubs IT. Nick Cave and the Bad Seeds, Lovely Creature, hörten wir eben. Eine der Perlen seiner Mörderballaden, wie Christian Gerhardts dazu mir übermittelt hat. Herbert Grönemeyer, Erzähl mir von morgen. Sein bestes Album bleibt zwar Bleibt alles anders, aber mittlerweile hat Christian Gerhardt sein großes Faible für Schiffsverkehr. Insbesondere dieses Stück hat es ihm angetan. Das Thema des Films ist eben, dass ein Killer, der ganz am Anfang vom Film seine eigene Freundin erschießt, dann sich später in eine Italienerin verliebt und quasi mit der fast zwanghaft versucht, dass die ihm hilft, quasi seine Vergangenheit zu vergessen, was ja nicht möglich ist. Der ist Killer und er bleibt Killer. Und die Sehnsucht, die man ja oft hat in Beziehungen auch, dass jemand einem hilft, seine eigene Vergangenheit zu klären, beziehungsweise, und das ist ja immer ein völlig verzweifelter Akt, weil der Partner, auch der neue Partner, weiß überhaupt nicht, was der andere eigentlich erlebt hat. Und ich denke, man kann Beziehungen nutzen, um Kraft zu sammeln, seine Vergangenheit zu klären, aber man kann nicht den Partner dafür benutzen. Das geht immer schief. Deswegen singe ich auch am Schluss, lieb mich für mich, ich brauche das. Also auch wenn du gar nichts mit mir zu tun hast oder das auch gar nicht begreifst, dann lieb mich wenigstens für mich, weil ich brauche das im Moment, sonst gehe ich völlig vor die Hunde. Und das ist aber hilfreich, weil wenn ich da war das Thema vorgegeben. Der versucht halt zu bereuen, was aber auch nicht möglich ist, weil das, was der angerichtet hat, schon so, und der selber letztendlich auch so eiskalt ist, dass der gar nicht weiß, was bereuen ist. Der befindet sich in der Hölle, das weiß er auch, da kommt er auch nicht raus. Deswegen sagt er, leugne mir mein Leben, weil ich kann das selber gar nicht. Das ist so klar vor meinen Augen. Ich habe die Sehnsucht, dass mir jemand da raushilft, aber gleichzeitig weiß ich auch, hat eh keinen Sinn. Oder geh mit mir zur Trümmergemeinschaft fort. Wie auch immer, das ist im Grunde genommen die Beschreibung, ist es einem Killer überhaupt möglich, aus seiner Welt auszubrechen, was er in dem Film versucht. Der versucht ja damit aufzuhören. Und schafft es dann ja letztendlich nicht. Und gleichzeitig hofft er, dass diese Italienerin ihm dabei hilft. Aber das ist alles völlig, völlig verzweifelt und im Grunde auch sinnlos. Erzähl mir von morgen, zeig mir dein Land. Kannst du mich dir borgen, dir leihen? Hab alles verloren, alles vertan, das Gewissen los. Hilf mir bereuen, Gott interessiert sich für viel und die Welt, bloß nicht für mich. Alles vergeht und auch umsonst, nur Schuld, kein Nachher. Hab mich haltlos verlandlos verraten, fatale Abgrund. Böse sind, die nicht verschwinden, hilf mir mich befreien. Du musst mich befreien, leugne mich und mit mir meine Welt. Sie ist so überdeutlich, dass mir alles zerfällt. Denn die Hölle, ein Ort, möchte. Leugne mich und mit mir meine Welt. Es ist so überdeutlich, dass mir alles zerfällt. Und zertrümmer mein Schafott. Geh mit ins Gericht und brech mir mein Herz und dann flieh mit mir, lieb mich für mich. Erzähl mir von morgen aus dem Album Schiffsverkehr von Herbert Grönemeyer, auch schon 10 Jahre alt. Wir kommen zu The XX, Say Something Lovin', eine weitere Zufallsentdeckung von Christian Gerhardt. Das Stück ist derzeit das laut iTunes Mediathek von ihm meistgespielte Stück insgesamt. Something loving, I just don't remember the thrill of affection. I just don't remember. Say something loving. I need a reminder, the feelings escaped me. Been anyone's kiss, throwing my arms at no one. When I gave up, I found love. The thought flows through my mind, and it's growing all the time. I do myself a disservice to feel this weak, to be this nervous. You say something loving. Try your best to reassure me. I was impatient to meet you. Am I too needy? Am I too eager? I don't know what this is, but it doesn't feel wrong. I don't know what this is, but it doesn't feel wrong. Did you hear me say it? Me say, I say something loving. I can't hold it inside, the thrill of affection. Sometimes you're better off dead. There's a gun in your hand and it's pointing at your head. You think you're mad, too unstable, kicking in chairs and knocking down tables in a restaurant in a West End town. Call the police, there's a madman around, running down underground to a dive bar in a West End town. In a West End town, a dead end world. East End boys and West End girls. In a West End town, a dead end world. East End boys and West End girls. West End girls. Too many shadows, whispering voices, faces on posters. Too many choices. If, when, why, what, how much have you got? Have you got it? Do you get it? If so, how often? And which do you choose? A hard or soft option? In a West End town, a dead end world. East End boys and West End girls. In a West End town, a dead end world. East End boys and West End girls. West End girls. Just you wait till I get you home. You've got no future, got no past. Here today, built to last. In every city, in every nation. From Lake Geneva to the Finland Station. In a West End town, a dead end world. The East End boys and West End girls. In a West End town, a dead end world. The East End boys and West End girls. West End girls. West End girls. Aus dem Jahre 2012, West End Girls mit The Separate, eine orchestrale Interpretation dieses Pet Shop Boys Klassikers, und es sang Brian Molko von Placebo. Wir kommen zu The National, Turtleneck. Bekannt sind sie eigentlich für atmosphärische Lounge-Songs mit Tiefgang, aber sie können auch Rock, wie man hört. Spin her wide around the car. her eyes, I think her roots are rotten. This must be the reason she wears her hair up in knots. Oh no, this is so embarrassing. Ah, we're pissing face, crying on our doorsteps in t-shirts loose and gray. Some of them so out of style I cannot save them. They'll just get whatever my salvation gave them. Leave their cell phones in the bathrooms of the rich, and when they try to turn them off, everything they switch to is just another man in shitty suits everybody's cheering for. This must be the genius we've been waiting years for. Oh no, this is so embarrassing. I'm a pissing fit, crying on our doorsteps in t-shirts loose and red. Some of them so out of style I cannot see. They'll just get whatever my salvation gets. Keep the wings next to the bed and light the watch. Check for land, dim the lights a little low. Hide your back or shrug your shoulder. Give the gift that fits your head. You have to get this turtle Turtleneck von The National vom Album Sleep Well Beast aus dem Jahre 2017. David Bowie, You Feel So Lonely You Could Die vom Album The Next Day hat viele überrascht, dieses Album, das Comeback, mich auch und auch Christian Gerhardt, der die Musik für diese Sendung zusammengestellt hat. Through the dark, leaving slips of paper somewhere in the park, hidden from your friends, stealing all they knew. Lovers thrown in airless rooms, then vile rewards for you. How I'm gonna tell, yes I've gotta tell, gotta tell the things you said. When you're talking in the dark, and I'm gonna tell the things you've done. When you're walking through the park, street will come the silent gun. You've got a dangerous heart, you stole their trust, their moon, their sun. There are cuts and statins, needles on a crowded train. People landscape filled with wrath. Gray and concrete city, rain has wet the street. I want to see you clearly before you close the door. A room of bloody history, you made sure of that. I can see you as a corpse hanging from a beam. I can read you like a book. I can feel you falling. I hear you moaning in your room. Oh, see if I care. You feel so lonely, you could die. David Bowie vom 2013er Album The Next Day. The Raven von Destroyer, ihr großartiges Album Have We Met, produzierte 2020 eine ganze Reihe toller Tracks. The Raven ist eines der Highlights. Just look at the world around you. Actually, no, don't look. You actually no, don't look. But if you only knew how I cry foul every hour of every day. Well, I hope you've enjoyed your stay here in the city of the dying embers. The petite terror train that thought that it could. We throw the game and oh how it feels so good to be drunk on the field again. To be drunk on the field. Twist and shout in an invisible world. The

Lenny Kravitz' Black Velveteen lag auf dem Plattenteller. Christian Gerhardts mag seine neueren Sachen nicht mehr, aber früher war er groß. Auf dem Album 5 gab es einige Perlen. Black Velveteen ist eine davon. Maywalds Corner mit Peter Maywald am Mikrofon und mit Christian Gerhardts, dem Leiter des deutschen Genesis Fanclub IT, der die Musik der heutigen Folge zusammengestellt hat. Er hätte 20 Eels-Songs nehmen können, aber der Song I'm a Hummingbird hat ihn irgendwie besonders gepackt. Hier sind Eels. The old oak tree had roots so far down in the ground. I fell from it and hit the dirt without a sound. I dreamt at night of growing wings so I could fly. A caterpillar to a moth before I die. I plodded through ordinarily earthbound. I knew my feet could never leave the ground. I went about my way unsteady and afraid. How could I know I was headed for this day? All the seconds and the minutes and the hours and the days and the weeks and the months and the years of my life. It was all worth it to be here now. I'm a hummingbird floating tree to tree. I'm a hummingbird beautiful and free. The old oak tree was dead, I had to cut it down. The sapling roots are new and sprouting through the ground. New worlds were taking shape, unseen and unknown. A branch to rest upon, a place to call my own. Something had changed and I'm not sure how or why. I wasn't dreaming, I was awake, I was alive. Gave up the ghost, he had nothing left to say. But it was him who brought me to this day. All the seconds and the minutes and the hours and the days and the weeks and the months and the years of my life. It was all worth it to be here now. I'm a hummingbird floating tree to tree. I'm a hummingbird beautiful and free. I'm a Hummingbird, Eels vom Album Tomorrow Morning, welches am 22.08.2010 erschienen ist. Überwältigt von der positiven Resonanz auf sein Album You Want It Darker hinterließ Leonard Cohen 3 Wochen vor seinem Tod am 7. November 2016 seinem Sohn Adam wichtige Instruktionen. Unveröffentlichte Songs, an denen beide gemeinsam gearbeitet hatten, sollten mit Hilfe bereits aufgenommener Gesangsparts vollendet werden. Mit Hingabe arrangierte Adam die Songs so, wie er meinte, dass Leonard sie gern gehört hätte. Und auf diese Weise entstand das Album Thanks for the Dance, das posthum mit unveröffentlichtem Material erschienen ist und gleichermaßen liebevoll und respektvoll ausgefallen ist. Wir hören von diesem Album The Night of Santiago. Wie schon bei Bowie oder bei Freddie Mercury ist auch Leonard Cohen eher ein großer Verlust. Das Vermächtnisalbum Thanks for the Dance von 2019 ist ganz groß und die Nacht von Santiago, wie Christian Gerhardtz es ausdrückt, das Highlight. She said she was a maiden that wasn't what I heard. For the sake of conversation, I took her at her word. The lights went out behind us, the fireflies undressed, the broken sidewalk ended. I touched her sleeping breasts. They opened to me urgently, like lilies from the dead. Behind a fine embroidery, her nipples rose like bread. Then I took off my necktie, and she took off her dress. My belt and pistol set aside, we tore away the rest. The night of Santiago, and I was passing through. So I took her to the river, as any man would. As they slipped away from me like schools of startled fish. Though I've forgotten half my life, I still remember this. Now as a man, I won't repeat the things she said aloud. Except for this, my lips are sealed forever and for now. And soon there's sand in every kiss, and soon the dawn is ready. And soon the night surrenders to a daffodil machete. I gave her something pretty, and I waited till she laughed. I wasn't born a gypsy to make a woman sad. The night of Santiago, and I was passing through. I took her to the river, as any man would. Night of Santiago, and I was passing through. I took her to the river, as any man would do. I didn't fall in love, of course, it's never up to you. But she was walking back and forth, and I was passing through. When I took her to the river in her virginal apparel, when I took her to the river on that night of Santiago. And yes, she lied about it all, her children and her husband. You were born to judge the world, forgive me, but I wasn't. The night of Santiago, and I was passing through. I took her to the river, as any man would do. The night of Santiago, and I was passing through. I took her to the river, as any man would do. The night of Santiago, and I was passing through. So I took her to the river, as any man would do. The night of Santiago, and I was passing through. So I took her to the river, as any man would do. Something's going on. In places no one knows about, things listened to, things decoded, found, then hidden. Don't talk to us, we're busy. Don't talk to me, time's precious, time's running out. To read. 2017 am 14. April erschienen Colors Not Found in Nature Isildur's Bane und Steve Hogarth mit dem Song Incandescent. Und Christian Gerhards hat dazu geschrieben, er sei kein richtiger Prop-Fan, aber das Album Colors Not Found in Nature mit der vertrauten Marillion-Stimme ist großes Kino. Und Incandescent der Höhepunkt. Willie Porter, Be Here Now. Er glaubt, das Stück gab es mal in der alten TV-Sendung Willemsens Woche. Und er trat seinerzeit auch bei Geld oder Liebe auf, wo er ihn entdeckte. Thanks. If we can think it, we can do it, we can be it. We've got to be here now. We can think it, we can do it, we can be it. We've got to be here now. Can't find your soul inside a bottle. Can't smoke love out of a pipe. Ain't no shortcut to a bodhisattva. Only dim out your flashlight. We can think it, we can do it, we can be it. We gotta be here now. It's like my brother Tom, he told me. He said, man, you think too hard. You can't make a decision. Get your head out of the way of your heart. If you can think it, you can do it, you can be it. But you gotta be here now. Take me to the bridge, I gotta go to the bridge. You see your sister struggle, you know. You see your brother, he does cry. Don't be afraid to ease their burdens. Don't be afraid to try. You can think it, you can do it, you can be it. But you gotta be here now. It's a natural fact. May your feet be firmly grounded, rooted in black soil. Give your conscience to the children. Help spread some peace and joy. So you can think it, you can do it, you can be it. Genau, aus dem Jahre 1994, vom Album Dog-Eared Dream. Das war Willie Porter. Kommen wir zum letzten Stück dieser Ausgabe von Maywalds Corner mit Peter Maywald am Mikrofon und mit Christian Gerhards, der die Musik zusammengestellt hat. Okay, schreibt er, eine Liste eines Genesis-Fanclub-Verantwortlichen ohne Genesis geht wohl nicht. Ich schließe, wie er schreibt, ab mit einem Kleinod, dem Guide Vocal des Albums Duke. Die Kenner wissen, dass Duke vor dem wichtigsten Album der Band Abacab erschien, aber Guide Vocal ist ein schöner Abschluss für meine Liste. Wie er schreibt, danke an Peter, dass ich euch meine Musik oder besser die Musik, die ich gern höre, ein wenig näher bringen konnte. Nein, ich habe zu danken, Christian, dass du dabei warst und deine Musik uns vorgestellt hast. I am the one who guided you this far. All you know and all you feel. Nobody must know my name. For nobody would understand. sleeve. You're on your own until the end. There was a choice, but now it's gone. I said you wouldn't understand. Take what's yours and be damned. Und das war die heutige Ausgabe von Maywalds Corner, dem etwas anderen Musikmagazin mit mir, mit Peter Maywald am Mikrofon und wie schon gesagt mit der Musikzusammenstellung von Christian Gerhardt, dem Leiter des deutschen Genesis Fanclubs IT. Mir bleibt nichts weiter übrig, als mich wie immer von Ihnen mit einem Diener zu verabschieden, nicht ohne den Hinweis zu vergessen. Hören Sie weiterhin gute Musik. Tschüss bis nächste Woche und bleiben Sie gesund. Oh God. Poor, you better get me feet up then. It's a failure. Musicians all pay my shirt back. It's a bit of a dust in there. Sweep up. Yes. Shh. Oh, bloody hell, me back. Tell them. Bloody sterilise a lot of them. That's what I do. Bleeding. Lay about. It's all on the bloody dole, every one of them. Not even a drop of scotch. Oh, blimey. Oh, where's me fair? Oh, type of tea.